sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Dezember wollen wir beginnen mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik zur Diskussion um Critical Whiteness in der Folge des No Border Camps in Köln dieses Jahr im August. Dann werden wir mit einem Artikel aus dem Freitag neue Ideen betrachten, wie der Waffenhandel für Waffenhändlernationen wie die BRD erleichtert werden kann. Danach schauen wir nach Brasilien mit den Lateinamerika-Nachrichten und wie dort zum Beispiel Stahlwerke, also Schwerindustrie, ausgelagert wird und die Lebensperspektiven von Menschen verschlechtert. Dann wollen wir uns mit einem Artikel aus dem Neuen Deutschland mit dem Uri Jalloh-Prozess befassen, der, wenn diese Sendung laufen wird, bereits zu Ende sein wird. Um da schon mal vorneweg zu greifen, das Urteil wird sich zwischen Freispruch, wie von der Verteidigung gefordert, und 6.300 Euro bewegen. Hierzu ein Artikel aus dem Neuen Deutschland. Zu dem zweiten Prozess um den Mord an Uri Jalloh. Dann wollen wir mit der Graswurzelrevolution den Generalstreik in Portugal betrachten und was das mit uns hier zu tun hat. Nehmen wir abschließend mit einem Artikel von dem Internetportal Telepolis zum Friedensnobelpreis für die EU schließen werden. Diskussion über Sprache, die Diskussion über Critical Whiteness, über Privilegien von weißen Menschen, über den Umgang mit diesen historischen Ausbeutungsverhältnissen und diesen historisch entstandenen Rassismen reißt, Mensch muss sagen, erfreulicherweise nicht ab. Hierzu gibt es in der aktuellen Analyse und Kritik der 41 Jahre erscheinenden Zeitung, die zuerst Arbeiterkampf hieß, dann nach 89 sich in Analyse und Kritik umbenannte, zwei Artikel. Einen hiervon wollen wir euch vorstellen, und zwar den von Hanna Wettig. Und zur Einleitung zu dem Artikel von Hanna Wettig und einem weiteren Artikel, den wir euch leider nicht im Rahmen dieser Sendung vorstellen können, noch die kurze Einleitung. Die Frage, ob linke Publikationen das Binnen-I, den Unterstrich oder das Sternchen verwenden oder ob sie auf solche Konstruktionen ganz verzichten, ist zu einem heiß diskutierten Thema geworden. Dahinter stecken einige ganz einfache, aber weitreichende Fragen. Welchen Anteil hat Sprache an der Produktion gesellschaftlicher Realität? Kann eine andere Sprache die Wirklichkeit verändern? Und ist herrschaftsfreie Sprache überhaupt möglich? Ja, und nun zum Artikel. Nur für Eingeweihte. Die neuen linken Sprachpraktiken schaffen vor allem eins. Neue Ausschlüsse. Seit den späten 1960er Jahren ist Sprache zum politischen Kampfplatz der Linken geworden. Zunächst in den USA, später ab den 1980er Jahren auch in Deutschland. Schwarz wurde durch Afrodeutsch ersetzt. Behindert durch körperlich eingeschränkt. Integration durch Inklusion. Die Idee dahinter ist, dass sich Bewusstsein durch Sprache ändern ließe. Oder genauer gesagt, durch Wörter. Der neueste politische Diskurs schreibt ein Sternchen und Bindestrichsprache. In der Blogsphäre liest man nun von V-Sternchen, RG-Sternchen, W-Sternchen, LT-Sternchen, G-Sternchen, NG. Also Vergewaltigung. Von S-Sternchen, T-Walk, also Slutwalk. Und im N-Wort, dazu gibt es meist noch eine Triggerwarnung, die vor Wörtern warnen soll, die belastende Situationen heraufbeschwören können. Beispiel: Eine Bloggerin macht sich Gedanken darüber, wie sie rassistische Wörter in Kinderbüchern umgehen kann. Ein Problem stellt für sie Pippi Langstrumpf dar, weil deren Vater ein Negerkönig ist. Sie sagt stattdessen, ebenfalls in Anführungszeichen, König auf einer Südseeinsel. Ein anderer Blog verweist positiv auf diesen Beitrag, spricht eine Triggerwarnung aus, weil das N-Wort ausgeschrieben sei. Unterstrich und Sternchen, mehr als eine Spielerei. Die Bindestriche und Sternchen haben Anhänger der Critical Whiteness-Theorie für sich entdeckt. Wer verstehen will, was es damit auf sich hat, kann das im Buch Rassismus auf gut Deutsch von Adibeli, Nduku Akwu und Antje Lan-Hornstein nachlesen. Allerdings müsste man wohl auch hier eine Triggerwarnung aussprechen. Nur für Absolventinnen eines geisteswissenschaftlichen Hochschulstudiums verständlich. Das Frauen-Online-Magazin Aviva urteilt über das Buch, es schafft sich eine eigene Zeichensprache, die wohl nur noch die beteiligten Autorinnen wirklich zu dekodieren wissen. Mit der gesprochenen Alltagssprache haben diese buchstäblichen Versuche, die Weltordnung in neue Fugen zu bringen, wenig zu tun. Sie bleiben bis zu einem gewissen Punkt eine wissenschaftliche Spielerei. Gegen Spielereien ist nichts einzuwenden. Eine andere Autorin der Critical Whiteness beginnt ihr Buch damit sehr effektiv. Noa So beschreibt in Deutschland Schwarz-Weiß ihre Herkunft, über ihre Großmutter, die 16 Geschwister hatte, über die Schwierigkeiten ihrer Nation, bei all den Dialekten eine gemeinsame Sprache zu finden, bis zum abscheulichen Brauch, Schädel zu bemalen und ins Wohnzimmer zu stellen. Wer ihr Foto sieht, denkt, sie schreibe über eine afrikanische Familie. Aber nein, sie meint ihre deutsche Großmutter. Den Brauch mit Schädeln gibt es tatsächlich im Süddeutschen. Es ist das Spiel. Stell dir vor, die Welt wäre andersherum. Dasselbe Konzept wandt schon der feministische Klassiker Die Töchter Egalias an. Darin sind die Rollen vertauscht. Das Herrlein macht die Küche und wird von seiner Frau nicht geheiratet, weil die sich über bürgerliche Normen hinwegsetzen will. Bis ins Detail arbeitet Gerd Brandenberg mit dieser Methode Geschlechtsunterschiede heraus. Seit der Lektüre vor 20 Jahren wendete auch ich die Methode des Umdrehens an, um zu beurteilen, ob etwas sexistisch oder rassistisch ist. Das hat Grenzen. In einem Blogbeitrag auf Mädchenmannschaft.net, die Politik, schwarze Haare, ließ kürzlich eine Autorin ihre Wut freien Lauf, weil eine Friseurin ihre Negerlöckchen gelobt hatte. Stellte ich mir vor, dass etwa in Ägypten ein Friseur meine Germanenhaare lobte, würde mich das nicht irritieren, weil, wie Noa So richtig schreibt, ich damit aufgewachsen bin, dass an meinem Weißsein nichts Anstößiges ist. Es gab aber Situationen, die mich betroffen und wütend gemacht haben. Als ich vor ein Jahr in den USA zur Schule ging, saß in jedem B-Western in Anlehnung an die Marlene im Blauen Engel eine lässive Blondine auf dem Klavier. Da diese Dame stets mit deutschem Akzent sprach, fanden meine Mitschüler den Akzent sexy, also auch mich. Dass ich qua Nationalität zum Sexobjekt stilisiert wurde, fand ich nicht witzig. Als dann auch noch ein Mitschüler mich als St. Pauli Girl bezeichnete, rastete ich aus. Der arme Kerl war erschüttert. Hatte er sich doch auf eine Biermarke bezogen, die in Milwaukee hergestellt wurde, von der aber glaubte ich, müsse sie kennen, weil sie als deutsch vermarktet wurde. Er wusste nicht, dass der Hamburger Stadtteil St. Pauli berühmt für seine Prostituierten war. Heute, da St. Pauli ein hipper Szene-Kiez geworden ist, würde eine junge Deutsche im Austauschjahr vielleicht nicht mehr wütend werden. Die Sache hat sich geändert und damit die Bedeutung des Wortes. Wenn ich mit dem Bezeichneten etwas Positives verbinde, dann kann das einstmal degradierende Wort sogar eine positive Konnotation bekommen. Das hat dem politischen Diskurs die Schwulenbewegung geschafft. Spätestens seit der Selbstbezeichnung eines Bürgermeisters, ich bin schwul, das ist auch gut so, ist aus dem Schimpfwort ein Synonym für Urbanität, Modernität und Erfolg geworden. Das hat funktioniert, weil die Schwulen in ihrem politischen Kampf das Wort beibehalten haben und auch, weil es ein einfaches Wort ist. Migrationshintergrund oder People of Color. Etwas Ähnliches haben die Leute von Kanakatak versucht, indem sie sich das Wort Kanake positiv angeeignet haben. Das hat weniger funktioniert. Auch wenn mancher Rapper sich als Kanake bezeichnet, die positive Aneignung konnte nicht glücken, da die tatsächlichen Gegebenheiten sich nur wenig geändert haben. Ob jemand nun Kanaken sagt oder Menschen mit Migrationshintergrund, bei dem der Zuhörerin entsteht das Bild eines Menschen, der weniger gebildet und weniger erfolgreich ist. Im schlimmsten Fall wird auch noch Kriminalität, Frauenfeindlichkeit oder religiöser Fanatismus assoziiert. Keines dieser Vorurteile wird korrigiert, wenn man stattdessen von People of Color spricht. Welches Wort ich benutze, ändert nichts, solange sich die Verhältnisse nicht ändern. Im Gegenteil, immer neue und unförmigere Wörter problematisieren das andere, wo es gar nicht zu problematisieren geben müsste. So ist es beim N-Wort, das seinen sprachlichen Vorläufer im F-Wort hat. F-Wort sagt man im Englischen, um Fuck zu vermeiden, wenn man jemanden zitiert, he used the F-Word. Man verzieht dabei regelmäßig den Mund und zeigt damit, dass es sich um etwas Anstößiges handelt. Gemeint ist, dass die Bezeichnung anstößig ist, empfunden wird aber, dass es auch das Bezeichnete ist. Wortkonstruktion ohne politischen Nutzen. Man stellt sich vor, jemand erzählt von den neuen Nachbarinnen. Der Satz, die haben einen Migrationshintergrund, klingt wie eine Diagnose. Da könnte selbst das wenig politisch Bewusste, das sind Ausländer, weniger negative Gedanken wecken. Dass die Fülle an neuen Wortkonstrukten keinen politischen Nutzen hat, dürfte den akademischen Vertretern von Critical Whiteness bewusst sein. Nichtsdestotrotz begreifen sie ihre Neufindung keineswegs als Spielereien, sondern als neues Dogma. Eine Kernthese von Adibeli Nduka Akwu und Antje Lan-Hornscheid ist, dass jedes Nicht-Eingreifen in rassistische Sprachhandlung eine rassistische Sprachhandlung ist. Nicht nur handelt also die Friseurin rassistisch, weil sie nicht weiß, dass man Negerlöckchen nicht sagt, sondern auch die Kundin, die daneben sitzen, die Aktivistin, der vor Jahren aus Afghanistan geflohen ist, handelt rassistisch, wenn er die Menschen, für deren Rechte er kämpft, als Flüchtlinge bezeichnet. Und ich, wenn ich nicht eingreife und ihn darauf hinweise, dass es Geflüchtete heißt. Eine solche Herangehensweise schafft mehr Rassismen, Klassismen und Sexismen, als sie zu bekämpfen vorgibt, denn all diejenigen, die nicht die Zeit oder die Bildung haben, sich die neuen Konstruktionen anzueignen, laufen ständig Gefahr, sich schuldig zu machen. Schlimmer noch, die Akademikerin muss die Friseurin mit Hauptschulabschluss und einem Stundenlohn von 7 Euro ermahnen. Die deutsche Studentin verbietet dem Aktivisten aus Afghanistan im Mund. Diese Ausschlüsse schaffen vor allem eins, eine elitäre Kaste der Eingeweihten. Wie Aysel Aslanoglu im Magazin Hinterland schreibt, wo die Moral, den Konflikt in individuelle Regeln zu bannen oder ihm zuvorzukommen sucht, dieses darf gesagt werden, jenes muss expliziert werden, schafft sie nur Merkaufgaben für Streberinnen, die auf diesem Ticket dann Karriere machen. Als nächstes wollen wir uns dem Militarismus des deutschen Staates zuwenden. Es ist nicht nur so, dass das Dorf Schmöggersdorf auf dem Gütz, dem Gefechtsübungszentrum in der Altmark, ausgebaut werden soll, sondern es ist auch so, dass die Bundeskanzlerin Merkel sich schwer bemüht, die Grundlagen für den Waffenhandel der hiesigen Konzerne zu verbessern. Und hierzu ein kurzer Artikel aus der Wochenzeitung Freitag von Lutz Herden über das Geschäft mit dem Tod. Für die Aufständischen in Libyen hatte die Regierung Merkel einiges übrig, für jene in Syrien ebenso. Ganz anders erging es schiitischen Aufrührern in Bahrain. Als dort im März 2011 Straßenprotest dem herrschenden Khalifa-Clan signalisierte, er solle seine Monarchie demokratisieren, wurde der Aufstand erst durch Polizeigewalt und dann durch eine Panzerbrigade aus Saudi-Arabien erstickt. Berlin schwieg und erbrachte dem saudischen Partner darüber hinaus einen weder durch Gewalt noch Intervention zu erschütternden Loyalitätsbeweis. Von dessen zupackender Art lässt man sich ungern irritieren, schon gar nicht beim Waffengeschäft mit dem gepanzerten Exportschlager Leopard 2 oder wie im Moment mit dem Radpanzer Boxer, den sich die königliche Garde ins Depot holen will, was so viel heißt wie: der arabische Frühling hat in Saudi-Arabien nichts verloren. Selten wusste man in Deutschland besser, wer da wozu mit Waffen beschickt werden will. Die Regime in Riad und Katar, das ebenfalls am Leopard 2 Gefallen findet, sind nicht als Sympathisanten westlicher Werte, sehr wohl aber als Sympathisanten des Westens bekannt. Man denke an die Parteinahme im Syrien-Konflikt. Wer diese Staaten militärisch ertüchtigt, indem ihre Armeen mit modernen Equipment hiesiger Rüstungsproduzenten hochgerüstet werden, der tut, von kommerziellen Belangen abgesehen, etwas für ihre Verlässlichkeit im Sinne des Westens. Mit Rüstungsausfuhren werden nicht nur Tod und Verderben, sondern auch Macht und technologische Überlegenheit exportiert. Wer ein solch ausgeprägtes Verständnis von Weltordnungspolitik besitzt wie Deutschland, überlässt auch als Waffenhändler nichts dem Zufall. Mit der oft beschworenen, wertegeleiteten Außenpolitik, die nichts sehnlicher wünscht, als andere mit Demokratie und Menschenrechten zu beschenken, hat das wenig zu tun. Mit einer von Interessen dominierten Sicherheitspolitik schon mehr. Wenn wir nicht die Bundeswehr schicken, dann eben Waffen. Hauptsache, es wird einer Politik gedient, die unsere Interessen sichert. So war es Bundeskanzlerin Angela Merkel, die jüngst auf dem NATO-Gipfel in Chicago ein Grundsatzpapier zur Rüstungskooperation präsentierte. Das Bündnis solle beschließen, so das Anliegen, in welche Drittstaaten Mitglieder der Allianz militärisches Gerät exportieren dürfen. Noch ist die Debatte darüber im Gange. Doch erscheint ein NATO-Beschluss denkbar, auf den sich rüstungsexportierende Mitgliedstaaten berufen können. Warum nicht Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Algerien aus deutschen Rüstungsschmieden bedienen? Weshalb nicht Angola, Nigeria oder Südafrika? Das Bündnis habe Rüstungsausfuhren in diese Länder ausdrücklich gebilligt, könnte jede Bundesregierung dann argumentieren. Dass Deutschland ein solcher Modus nutzt, liegt beim weltweit drittgrößten Waffenexporteur auf der Hand. Zwischen 2006 und 2011 bestritten Unternehmen wie Rheinmetall, ThyssenKrupp oder Krauss-Maffei 11% des Handels mit konventionellen Waffen, überboten nur von Firmen aus den USA 30% und Russland 23%. Da kann auch Angela Merkel nicht anders, als ihrem christlichen Herzen einen Stoß zu geben. Vom 26.11. bis 8.12. fand in Doha in Katar die internationale Klimakonferenz der UN statt. Hierbei gab es mal wieder sehr magere Ergebnisse. Die EU versuchte hierbei als Klimaschoner, Klimaretterin aufzutreten, da sie schon 17% des CO2-Ausstoßes reduziert hätten und bis 2020 diesen CO2-Ausstoß um 20% reduzieren wollten. Die meisten sogenannten Entwicklungsländer weigerten sich, den CO2-Ausstoß zu verringern, wobei nach wie vor die EU neben USA und Japan die größten pro Kopf CO2 ausstoßenden Nationen sind. Und eigentlich müssten viele Industrien, die sich in China, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Türkei und anderen sogenannten Schwellenländern angesiedelt haben und ihr CO2-Ausstoß auch noch zu dem CO2-Ausstoß der Industrieländer hinzugezählt werden, da die Produkte, die dort produziert werden, wie Stahl, wie Fertigprodukte, wie Stereoanlagen oder auch Soja für die Verfütterung in industriellen Mastanlagen in der EU und dieser CO2-Ausstoß bzw. die Vernichtung von Wäldern nur dafür stattfindet, um diese Produkte dann in die EU zu liefern. Also dieses ist eine konkrete Folge der sogenannten Globalisierung und der Auslagerung von Produktion aus den Metropolen hinaus in die Peripherie. Und von da sind die angeblichen CO2-Reduktionen der EU um 17% seit 1990 sehr zweifelhaft. Und diese Auslagerung von zum Beispiel Schwerindustrie hat auch noch andere sehr unerfreuliche, lebensbedrohliche Nebeneffekte für die dortige Bevölkerung. Und hierum geht es in dem jetzt kommenden Artikel in den Lateinamerika-Nachrichten vom Dezember. Beim dritten Gelb gibt es Rot. Wegen massiven Staubausbruchs verhängen die Umweltbehörden erneut Millionenstrafe gegen das umstrittene ThyssenKrupp-Stahlwerk in Rio. Das Stahlwerk von ThyssenKrupp im Stadtteil Santa Cruz von Rio de Janeiro hat erneut massiven Silberstaub auf Anwohnerinnen niederregnen lassen. Proteste der Bevölkerung von Umweltgruppen halten an, derweil das Stahlwerk noch immer ohne endgültige Betriebsgenehmigung betrieben wird. Ende Oktober dieses Jahres ist es in dem ThyssenKrupp-Stahlwerk TKCSA in Rio de Janeiro erneut zu einem massiven Ausbruch silberfarbenen Staubs gekommen, der sich auf den angrenzenden Häusern niederlegte. Technikerinnen des Umweltamtes INEA gingen vor Ort den Beschwerden der Anwohnerinnen nach. Am 1. November trat der Umweltminister von Rio de Janeiro, Carlos Mink, vor die Presse und erklärte, dass über das Stahlwerk ein Strafgeld in Höhe von 10,5 Millionen Real, umgerechnet knapp 4 Millionen Euro, verhängt worden sei. Mink erklärte, meine Geduld ist am Ende. Es sei nicht das erste Mal, dass die Firma solchen Fusch treibe, so der Umweltminister. Jetzt haben sie die zweite gelbe Karte erhalten. Das nächste Mal ist der Platzverweis, erklärte Mink, klare Anspielung auf eine drohende Schließung des Werks. Die Präsidentin des Umweltamtes, Marlene Ramos, berichtete, dass die Staubpartikel die Gesundheitsprobleme der Bewohnerinnen von Santa Cruz verschlimmern können. Es handelt sich um sehr feinen Staub, der sich absetzt, in die Häuser der Menschen eindringt und alles verunreinigt. Die Menschen berichten von Haut- und Atembeschwerden, so Ramos. Es ist bereits das dritte Mal, dass metallischer Staub auf die Anwohnerinnen von Lateinamerikas größtem Stahlwerk niedergeht. Kurz nach der Betriebsaufnahme im Juni 2010 und auch zu Weihnachten 2010 war es zu massiven Staubemissionen gekommen. Die Bewohnerinnen des Stadtviertels Santa Cruz klagen seither über Atemwegserkrankungen und Hautreizungen. ThyssenKrupp spielte die Staubbelastung herunter, betonte wiederholt, der Staub sei nur Graphit und stelle keine Gesundheitsgefahr dar. Im Oktober 2011 veröffentlichten jedoch Forscherinnen der Stiftung Fondación Oswald Cruz, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, ihre Analysen der Staubproben. Diese weisen entgegen der Beteuerung des deutschen Stahlkochers auch giftige Schwermetalle auf, so die Wissenschaftlerin. Es handelt sich bei den Staubemissionen keinesfalls nur um Graphit. Auch die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Rio de Janeiro wollte dem Treiben der Deutschen nicht länger tatenlos zusehen und hatte bereits Anfang Dezember 2010 wegen massiver Umweltbelastung Anklage gegen das Stahlwerk sowie gegen zwei projektverantwortliche Manager erhoben. Letzteren drohen bei Verurteilung bis zu 19 Jahren Haft. Im Mai 2011 hat Umweltminister Carlos Mink unmissverständlich klargestellt, dass der Konzern ein weiteres Austreten von Staub zu verhindern habe. TKCSA, also dieses Stahlwerk in Rio de Janeiro, müsse brasilianische Gesetze erfüllen, sagte Mink, oder es wird geschlossen. Wegen der anhaltenden Umweltbelastung hat das ThyssenKrupp-Stahlwerk auch bis heute keine endgültige Betriebsgenehmigung von den Behörden erhalten. Im April 2012 schloss die Firmenleitung dann mit den Umweltbehörden von Rio de Janeiro ein Abkommen über neue Durchführungsbestimmungen für das Werk, welche die Umweltbelastung beenden sollten. Die Staubwolken entstehen, wenn glühendes Roheisen in die Abkühlungsbecken abgeleitet werden muss, anstatt im Stahlwerk selbst weiterzuverarbeiten. auf Anordnung der Umweltbehörden hat ThyssenKrupp im vergangenen Jahr diese als Notgruben fungierenden Becken mit Bewässerungsanlagen ausgestattet, um so das Entweichen des Metallstaubs zu unterbinden. Die Firmenleitung von ThyssenKrupp erklärte zu dem Vorfall von Ende Oktober gegenüber brasilianischen Medien, dass durch die gegenwärtig herrschende Trockenheit und die anhaltenden Windböen die Bewässerungseinrichtung nicht ausreichend war, um das Freisetzen der Staubpartikel zu verhindern. Währenddessen treten die Differenzen zwischen den beiden am Stahlwerk beteiligten Konzernen ThyssenKrupp und Vale immer offener zutage. Der Präsident des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale, Marido Ferreira, erklärte Ende Oktober gegenüber Vertretern sozialer Bewegungen in Rio de Janeiro, dass seine Firma keine Verantwortung für die von TKCSA vorgenommenen Verstöße trage. Angesprochen auf zwei höchst umstrittene Projekte, an denen Vale eine Minderheitenbeteiligung hält, dem Staudammbau von Belo Monte im amazonischen Bundesstaat Pará und dem Stahlwerk TKCSA in Rio de Janeiro, sagte Marido Ferreira wörtlich: TKCSA und Belo Monte befinden sich außerhalb meiner Kontrolle. Wir sind Minderheitseigner. Innerhalb der TKCSA können wir nur zur Toilette gehen, wenn es uns gestattet wird. Ähnliches hatte der Generaldirektor von Vale, Clovis Touré, bereits auf der Aktionärsversammlung in Rio de Janeiro im April dieses Jahres geäußert. Touré reagierte damals in Anwesenheit von Vertreterinnen brasilianischer Umweltgruppen auf Kritik an dem Stahlwerk und pflichtete den Gruppen bei: Wir sind nicht einverstanden mit ihrer Politik, sagte er in Bezug auf Umweltverschmutzung, für die das Stahlwerk verantwortlich gemacht wird. Man habe aber nicht die ausübende Macht des Managements. So Touré damals weiter: Wir sind nur Minderheitseigner. Man pflichte den kritischen Aktionärinnen aus Umweltgruppen und sozialen Bewegungen bei, könne sich aber bislang nicht aus dem skandalbelasteten Geschäft zurückziehen, da Vale die rund 27% am ThyssenKrupp Stahlwerk TKCSA bisher nicht verkaufen konnte. Auf Nachfrage sagte Touré, die Anteile wolle ja niemand kaufen. Kurze Zeit später beeilte sich Vale in den Medien zu versichern, sie hegten keine Verkaufsabsichten für ihre Werksanteile an TKCSA und bedauerten die Äußerungen ihres führenden Mitarbeiters, die missverständlich gewesen seien. Diese Äußerungen aus dem Vale-Konzern sind deshalb brisant, da Vale in den vergangenen Monaten immer wieder als möglicher Käufer des ThyssenKrupp-Anteils an dem Stahlwerk gehandelt wurde. ThyssenKrupp sucht derzeit weiter nach Käuferinnen für das defizitäre Werk. Allein im vergangenen Jahr musste ThyssenKrupp Abschreibungen von 2 Milliarden Euro auf das Werk vornehmen. Derweil sind die Umweltgruppen in Rio de Janeiro nicht bereit, die Umweltbelastung länger hinzunehmen und fordern die Schließung des Werks. Gemeinsam mit Anwohnerinnen setzen sie sich für den Umbau der Anlage in ein universitäres Ökotechnologiezentrum ein. Um ihre Entschlossenheit potenziellen Käuferinnen deutlich zu machen, haben die Gruppen den Kaufinteressenten Dossiers zu den Umweltbelastungen des Stahlwerkes zukommen lassen. Es ist durchaus fraglich, wer bereit ist, das Risiko einzugehen, ein derart umstrittenes Werk zu kaufen. Auch in Anbetracht dessen, dass die behördliche Genehmigung noch immer aussteht und ein Weiterbetrieb keineswegs als gesichert gelten kann. Nun wenden wir uns der Ermordung von Uri Cialo zu. mit einem Artikel aus dem Neuen Deutschland vom 12.12. Der Artikel heißt 125 Tage und viele Fragen offen. Urteil um Feuertod von Uri Jalloh in Dessauer Polizeizelle fällt morgen. Also ihr seid im Vorsprung, wenn ihr diese Sendung hört, weil bis dahin das Urteil gefällt sein wird. Und wir hoffen, ihr beteiligt euch an den Protesten, die stattfinden werden am morgigen Tag und an der Demonstration an Uri Jalloh Todestag am 7.1.2013 in Dessau. Aber jetzt zum Artikel. 125 Tage und viele Fragen offen. Im Januar 2005 verbrannte Uri Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Heute geht am Landgericht Magdeburg der zweite Prozess gegen einen verantwortlichen Polizisten zu Ende. Es gibt mehr offene Fragen als bei seinem Beginn. Mamadou Salio Diallo wird fehlen. Der Bruder von Uri Jalloh wäre morgen gern in Magdeburg gewesen. Um 2:30 am Nachmittag fällt das dortige Landgericht das Urteil gegen einen Polizisten, dem vorgeworfen wird, mitschuldig am Tod Jallohs zu sein. Der damals 21-Jährige aus Sierra Leone war am 7. Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. Jalloh und seine Mutter hofften, vor Gericht die Gründe zu erfahren. Mariana Diallo ist kürzlich verstorben und auch Mamadous Platz wird leer bleiben. Er hatte mit einem Urteil am Dienstag gerechnet. Visum und Flug sind binnen 2 Tage nicht zu beschaffen. Eine Bitte um Verschiebung prallte an der Vorsitzenden Richterin Claudia Metling ab. Ein Urteil in Abwesenheit der Angehörigen. Das ist ein peinlicher, aber passender Endpunkt der aus ihrer Sicht insgesamt unbefriedigenden juristischen Aufarbeitung. Zwei Landgerichte versuchten zu klären, wie es dazu kommen konnte, dass der an Händen und Füßen gefesselte Jalloh in der Dessauer Gewahrsamszelle 5 verbrannte. In Dessau wurden 59 Prozesstage lang Zeugen, Rechtsmediziner und Brandsachverständige gehört. Am Ende wurden im Dezember 2008 2 angeklagte Polizisten freigesprochen. Hoffnung schöpfen Familie und Freunde Jallohs im Januar 2010. An dessen 5. Todestag kippte der Bundesgerichtshof das Urteil aus Dessau. Nun wird seit Januar 2011 in Magdeburg verhandelt, bisher 66 Verhandlungstage lang. Schon vor dem Urteil ist klar, auch dieses bringt weder Aufklärung noch Genugtuung. Dabei habe sich das Gericht streckenweise große Mühe gegeben, räumte Daniel Knapp ein, der als Nebenkläger die Familie vertritt. In die Untersuchung wurden neue Aspekte einbezogen. In Dessau war es vor allem um die Frage gegangen, ob bei der Durchsuchung des in Gewahrsam Genommenen ein Feuerzeug übersehen wurde und ob der zuständige Dienstgruppenleiter zu spät reagierte, nachdem Jalloh damit angeblich seine Matratze selbst entzündet hatte. Ein Brandexperte stellte Versuche an, die zeigen sollten, dass dies trotz Fesselung möglich war. Wege im Polizeirevier wurden gemessen und Sekunden gezählt. In Magdeburg rückte darüber hinaus die Frage ins Blickfeld, warum Jalloh an jenem Mittag überhaupt noch immer gefesselt in der Zelle lag. Am Morgen hatten sich Eurojobberinnen behelligt gefühlt und die Polizei gerufen. Eine Straftat aber gab es nicht. Dennoch nahmen ihn die Beamten mit zum Revier. So, sagte Oberstaatsanwalt Christian Preisner, nahm das Unheil seinen Lauf. Jalloh kam, obwohl ein Papier seine Identität zweifelsfrei auswies, in die Zelle und blieb stundenlang gefesselt, trotz des gefährlich hohen Alkoholpegels von 2,2 Promille. Eine, wie Knapp sagt, verhängnisvolle Entscheidung. 2 Stunden bevor der jetzt angeklagte Polizist in einer Datei nach Jallohs Adresse suchen wollte, starb dieser im Feuer. Die alles entscheidende Frage indes lautet, wie konnte der Brand ausbrechen? Sie ist nach den insgesamt 125 Prozesstagen offener denn je. Zunächst herrschte die Grundannahme, Jalloh habe den Brand selbst verursacht, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Preisner nannte das in seinem Plädoyer vorige Woche noch immer die einzig denkbare Variante. Doch auch dem Ankläger scheinen Zweifel zu kommen. Er will Reste eines Feuerzeugs und den Brandschutt erneut untersuchen lassen, nicht zuletzt auf Spuren von Brandbeschleunigern. Dass ein solcher im Spiel war, davon ist die Nebenklage überzeugt. Knapp führte gestern 7 Komplexe von offenen Fragen und Merkwürdigkeiten an, von verschwundenen Beweismitteln über die unklare Herkunft des verschmorten Feuerzeugs, einen nicht protokollierten Besuch in der Zelle kurz vor dem Brand bis zum Umstand, dass in Jallohs Urin keine Stresshormone gefunden wurden. Knapp und seine Kollegin Gabriele Heinicke sind überzeugt, dass Jalloh bei Brandausbruch bewusstlos war. Man braucht keine Verschwörungstheorie, um festzustellen, dass etwas nicht stimmt, sagte Heinicke und formuliert eine schwere Anschuldigung. Jalloh sei von dritter Hand getötet worden und dieser Dritte könne nur aus den Reihen der Polizei kommen. Es ist die These, die von der Initiative in Gedenken an Uriallo seit Jahren vertreten wird. Ihr Slogan, Uriallo, das war Mord, wird nicht im Gerichtssaal zu lesen sein. Die Richterin hat ihn verboten. Die ungeheuerliche Behauptung freilich zu entkräften, hat die von ihr geleitete Verhandlung auch in 66 Tagen nicht vermocht. Am 14.11. sollte ein EU-weiter Generalstreik stattfinden. In den nördlichen EU-Ländern passierte nahezu gar nichts. In unter anderem Portugal gab es einen erfolgreichen Generalstreik. Hier ein Versuch der Einordnung durch die Graswurzelrevolution, den wir euch jetzt zu Gehör bringen. Ein europäischer Generalstreik. Der dritte Generalstreik 2012 in Portugal. Grenzen der Proteste und nächste Schritte. Es fing recht unspektakulär an. Der portugiesische Gewerkschaftsverband CGTP rief zum dritten Generalstreik innerhalb eines Jahres auf. Der zweitgrößte Gewerkschaftsverband des Landes, die sozialdemokratische UGT, beteiligte sich daran nicht. So sprach auch wenig dafür, dass der Generalstreik am 14. November anders verlaufen würde als der letzte Generalstreik im März 2012. Die Lage änderte sich aber rasch, als spanische Gewerkschaften ebenfalls beschlossen, einen Generalstreik am gleichen Tag zu organisieren. Das löste eine Dynamik quer durch Europa aus und in vielen Ländern wurde ebenfalls zu Streiks und Protesten aufgerufen. Die Bilder von zeitgleich stattfindenden Protesten in zahlreichen europäischen Städten, ja selbst in Deutschland, vermittelten ein Bild von einer gemeinsamen Bewegung gegen die neoliberale Krisenpolitik. Manche sprachen bereits vom ersten europäischen Generalstreik. Auch wenn noch offen bleibt, wie sich diese Tendenz weiterentwickelt und ob möglicherweise transnationale Vernetzungen und Organisierungen in Europa entstehen und wachsen, gibt es gute Gründe dafür, nicht in Euphorie zu verbleiben. Krise der Krisenproteste, der dritte Generalstreik innerhalb eines Jahres, Massenproteste quer durch das ganze Land mit mehreren hunderttausend Demonstrantinnen und im Wochenrhythmus soziale Kämpfe. Dieses Bild von Portugal ist eindrucksvoll, insbesondere für Aktivistinnen in Deutschland, die in Geschichtsbüchern nachschlagen müssen, wann der letzte Generalstreik hier im Land war. Der Protest gegen die neoliberale Krisenpolitik ist laut und stark. Allerdings haben sich bisher aus den Massenprotesten leider nicht genug nachhaltige Ansätze für eine andere Politik entwickelt. Während es durchaus gelingt, hunderttausende Menschen zu mobilisieren, fehlt es bisher an Organisierung, die eine Alternative zu den traditionellen Politikformen bieten. Bisher sind viele Initiativen, die im Umfeld der Krisenproteste entstanden sind, recht bald wieder von der Oberfläche verschwunden. Diese Schwächen haben zum Teil landesspezifische Ursachen. Die beiden linken Oppositionsparteien verfolgen eine Politik, die aus jeweils unterschiedlichen Gründen nicht dazu führt, dass soziale Bewegungen wachsen. Während die kommunistische PCP und ihr nahestehende Gewerkschaftsverband CGTP nach wie vor versuchen, andere politische Akteurinnen zu vereinnahmen oder auszuboten, setzt sie Bloco de Esperado BE, Linksblock, nach wie vor auf eine Kooperation mit den Sozialdemokraten, die wiederum für die neoliberale Politik mitverantwortlich sind. Leider ist es bisher nicht gelungen, eine Vernetzung in den sozialen Bewegungen zu schaffen, die diese parteipolitischen Hindernisse überwinden kann. Kämpfe in der Peripherie, Ruhe im Zentrum. Die sozialen Bewegungen in Portugal und in den anderen südeuropäischen Peripheriestaaten der EU stehen vor einem zentralen Problem, das sie allein kaum lösen können. Ihre jeweiligen Regierungen können Proteste und Streiks weitgehend aussetzen, solange die Vorgaben der Troika erfüllt und so Zugang zu weiteren Krediten haben. selbst wenn die Proteste einen Umfang erreichen, der den Regierungen Zugeständnisse abtrotzt, läuft dies ins Leere. Ein Beispiel. Nachdem im September ca. 500.000 Menschen in Portugal auf die Straße gegangen sind, um gegen die geplante Umstellung der sozialen Versicherungssysteme zu Ungunsten der Arbeiterinnen zu protestieren und auch innerhalb der Wählerinnenschaft der konservativen Koalition Unruhe diesbezüglich entstand, wurde diese Maßnahme zurückgenommen. Allerdings erfolgten rasch Kommentare aus Brüssel, dass dies gegenfinanziert werden müsse. Die Regierung in Lissabon folgte umgehend und beschloss Steuererhöhungen, von denen die Arbeiterinnen ebenfalls betroffen sind. Damit eine gemeinsame Bewegung gegen die neoliberale Krisenpolitik in Europa entstehen kann, müssen die Aktivistinnen in Deutschland und in Frankreich eher ihre Hausaufgaben machen, als sehnsüchtig nach Süden zu blicken. Denn ohne ein stärkeres Infragestellen der Regierenden im Zentrum der EU wird es nicht zu einer Überwindung der neoliberalen Politik kommen. Dies mag ernüchternd wirken, aber ist die Erkenntnis, dass es der eigenen Worten und Taten bedarf, damit sich etwas verändert, so furchtbar? Abschließend wollen wir noch eine völlig absurde Entscheidung des Nobelpreiskomitees würdigen. Und zwar mit einem Artikel von dem Internetportal Telepolis. Vor Oktober wurde erklärt, dass der Friedensnobelpreis an die EU verliehen wird. Und dieses passierte dann auch 2 Monate später, Anfang Dezember. Ja, da wurde also an den größten Waffenexporteur der Welt, durch dessen Abschottungspolitik 16.000 namentlich bekannte Menschen gestorben sind im Mittelmeer an der Grenze zur Ukraine. Und diesem Euroverband wurde nun also der Friedensnobelpreis verliehen. Hierzu ein Artikel vom Telepolis. Und damit würden wir uns dann auch verabschieden. Wir sind Papst, hat Bild 1 getitelt, als ein Mann mit deutschem Pass diesen Posten bekommen hat. Können wir jetzt auch sagen, wir sind Nobelpreisträger, wie der Bayerische Rundfunk eine Meldung zum Thema betitelte? Zumindest die EU-Bürger könnten diese Aussage machen. Doch da sich in allen EU-Ländern viel weniger Menschen mit ihr identifizieren als mit dem Papst, wird die Aussage wohl kaum jemand machen. Tatsächlich hat die Wahl des Preisträgers dem Nobelpreiskomitee viel Kritik sowie Spott eingebracht, die von der Taz am Wochenende nochmal mit dem Titel »Der entwertete Preis« zusammengefasst wurde. Sogar 3 ehemalige Friedensnobelpreisträger haben sich mit einer Protesterklärung zu Wort gemeldet und sehen mit der EU-Ehrung die Maßgabe des Preisstifters nicht erfüllt. Die EU strebt nicht nach der Verwirklichung von Nobels globaler Friedensordnung ohne Militär. Die EU und ihre Mitgliedsländer gründen kollektive Sicherheit weit mehr auf militärischen Zwang und die Durchführung von Kriegen als auf die Notwendigkeit eines alternativen Herangehens. Während der Preisverleihung haben in Oslo hunderte Menschen gegen den Preisträger protestiert. Wer das Komitee vorher politisch noch ernst genommen hat, die Zahl der Menschen hielt sich in Grenzen, wird nach der Entscheidung an der politischen Ernsthaftigkeit zweifeln. Denn zu deutlich war, dass das alleinige Kriterium dafür, der EU diesen Preis zu verleihen, die politische Opportunität war. Die aber ist immer ein schlechter Ratgeber. Auch die Schaufensterreden, die heute bei der Preisverleihung wieder gehalten wurden, haben gezeigt, dass die Kritiker recht hatten. Denn ein plausibles Argument für den Preisträger EU hat es dort nicht gegeben. Der Preis steht dafür, dass wir in Zeiten der Krise, wo Leute zweifeln, eine Warnung kriegen, das große Erbe des 20. Jahrhunderts, nämlich diese Friedens- und Wohlstandsgemeinschaft, nicht aufs Spiel zu setzen. ließ sich der sozialdemokratische EU-Parlamentspräsident Martin Schulz vernehmen. Dem Satz mangelte es nicht nur an grammatikalischer, sondern auch an inhaltlicher Klarheit. Denn soll nun der Preis eine Warnung sein, die EU nicht aufs Spiel zu setzen? Das wäre tatsächlich eine ganz neue Funktion eines Friedensnobelpreises. Wären dann auch bald Staaten mit abspaltungswilligen Bevölkerungsteilen damit beehrt, wenn es politisch opportun ist? Oder wollte Schulz eigentlich sagen, dass die EU, da sie den Preis jetzt schon einmal hat, bloß nicht zerbrechen darf? Das wäre ja dann für die Preisträger noch peinlicher als die Verleihung des Friedensnobelpreises an Politiker, die Kriege führen, wenn es opportun ist. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wofür denn nun der EU der Nobelpreis verliehen wurde. Sie habe den Frieden in Europa garantiert, heißt es dann. Im ehemaligen Jugoslawien hatte die EU eher eine kriegerische Funktion, denn es war das Bemühen der wirtschaftsstarken Teilstaaten Kroatien und Slowenien, sich selbstständig vom ärmeren Rest zu machen und sich in die EU einzugliedern, die den Krieg dort anheizte. Damals gab es in allen Bundesstaaten Kräfte, die ein einheitliches Jugoslawien ohne Nationalismus erhalten wollten. Ihnen vor Beginn des Krieges den Friedensnobelpreis zu verleihen, wäre eine Geste mit einer politischen Aussage gewesen. Aber die hat man wohl vom Nobelpreiskomitee schon damals nicht erwarten können. Die EU habe für Demokratie und Menschenrechte gesorgt, so das Nobelkomitee. Man kann es auch anders formulieren. In vielen osteuropäischen Ländern wird die EU schon als eine UdSSR-Light gesehen, die sich in die inneren Angelegenheiten von Ländern mischt, wenn es ihr opportun erscheint. So hat es der bei einer Mehrheit der rumänischen Bevölkerung verhasste wirtschaftsliberale Präsident Basescu einer massiven EU-Einmischung zu verdanken, dass er nach einem Referendum, das er klar verlor, noch im Amt ist. Insofern war der Ausgang der rumänischen Parlamentswahl am Sonntag, wo die den EU-Günstlingen nahestehenden Parteien klar abgewählt wurden, eine weitere Klatsche gegen die EU. Einen Vorteil hat die Preisverleihung doch. Das Preisgeld soll an eine wohltätige Organisation gespendet werden. Wie wäre es, wenn es an die Flüchtlingsorganisationen ginge, die sich um die Menschen kümmern, die von der Festung Europa und ihren Organen an der Einreise gehindert werden?